Warum aber erfahren wir das alles erst jetzt und auf weiten Umwegen? Warum nahm weder der Herold, noch die Bauhütte, noch das Dresdner Logenblatt dazu Stellung? Warum verschwiegen die Zirkelkorrespondenz, das Bundesblatt, die Freimaurerzeitung und so weiter diese bemerkenswerten Tatsachen? Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie wussten es wirklich nicht, oder aber sie getrauten sich nicht zu sagen, in jedem Falle sind die deutschen Freimaurer zu bedauern. Doch halt! Eine Logenzeitung macht eine rühmenswerte Ausnahme, das Mecklenburgische Logenblatt. Es bringt im 46. Jahrgang eine höchst bemerkenswerte Aufsatzreihe auf den Faden der internationalen Freimaurerei von Bruder Ernst Freimann. Diese Aufsätze bilden eine glänzende Rechtfertigung für mich, denn Bruder Freimann kommt auf den Grund selbstständiger Forschungen genau zu denselben Ergebnissen wie ich. Die Freimaurerei ist es, die den Vernichtungskrieg gegen Deutschland und Österreich seit Jahren heraufbeschworen hat. Die Weltfreimaurerei ist verantwortlich für dessen Ausgangspunkt, den Thronfolgermord. Die Weltfreimaurerei gab dem Krieg seine ungeheure Ausdehnung. Und die Weltfreimaurerei war es auch, die jeden Versuch einer friedlichen Beilegung in verbrecherischer Weise niedergeschlagen hat. Und seltsam, auch Bruder Ernst Freimann lässt durchblicken, dass hinter der Weltfreimaurerei das Großkapital, das heißt das Weltjudentum, steckt. Eine andere wissenswerte Tatsache bringt die freimaurerische Latomia. Sie erzählt uns nämlich, dass die Vereinigten Staaten in maurerischer Hinsicht auch von 30.000 Geistlichen bearbeitet werden, denn so viele Pfarrer zähle das amerikanische Logentum. Zugegeben, doch gibt es drüben einen Mann, der noch viel mehr Einfluss auf die breiten Massen hat als alle 30.000 geistlichen Freimaurer zusammen. Wer ist das? Es ist der Präsident des amerikanischen Arbeiterbundes, der Millionär und Freimaurer Bruder Samuel Gompers. Offenbar zum Dank für seine kriegshetzerische Tätigkeit wurde er im Oktober 1918 im Tempel des Großorients von Italien in feierlicher Arbeit vom Großmeister und den Großwürdenträgern empfangen. Bruder Samuel Gompers war es ja, der jeden Widerstand gegen den Krieg in der amerikanischen Arbeiterschaft rücksichtslos niedergeschlagen hat. Bruder Samuel Gompers ist auch Jude. Da ist es denn immerhin bemerkenswert, wenn sein Rassen- und Glaubensgenosse Oskar Strauß betont, dass die amerikanischen Juden mit Leib und Seele zur Entente stehen und für den Krieg gegen Deutschland eintreten. Oskar Strauß zählt dann eine lange Reihe von hervorragenden Juden auf, die gegen Deutschland und für den Krieg eintraten. Die Bankiers Georg Blumenthal, Eugen Meyer, Isaac Seligmann und W. Salomon, die Großindustriellen Adolf Levison und Daniel Guggenheim, die Rabbiner Wiese Leons, Philipson, dann folgt eine Anzahl Professoren, Journalisten, Publizisten, Pädagogen, Mediziner, Richter und so weiter. Oskar Strauß fügt hinzu, ich führe diese Namen nur an, um eine Tatsache festzustellen. In meiner weit verzweigten Familie gibt es keinen, der nicht seit Beginn des Krieges leidenschaftlich für die Entente gewesen ist, so wie ich selbst. Die Stimmung der Juden für die Entente kann fast als einmütig bezeichnet werden. Dr. Frank Hohnwieder, der von Oskar Strauß nicht angeführt wird, sagte, dass die deutschen Demokraten Nordamerikas ihr Möglichstes tun werden, um zum Siege der Entente beizutragen. Das sind schon die richtigen deutschen Demokraten, die den Sieg der Feinde Deutschlands herbeiwünschen. So wie der Herr Dr. Frank Hohn zweifellos der würdigste und berufenste Vertreter des Deutschtums im Auslande ist. Wie maßlos gehässig die Stimmung der amerikanischen Freimaurer gegen Deutschland war, geht aus einer Äußerung hervor, die der frühere Präsident der Vereinigten Staaten, Bruder Taft, gemacht hat. Wir müssen Deutschland züchtigen. Wir müssen es gleich richtig tun, und zwar nicht nur die Militärpartei, sondern die Deutschen selbst. Bei einer anderen Gelegenheit sprach er von der verworfenen Rasse der Hohenzollern. Doch das nur nebenbei. Es wird Leser geben, die auf die Äußerungen Einzelner weniger Gewicht legen und mehr aufs Ganze sehen. Die Größe und damit auch der Einfluss der amerikanischen Maurerei kann nicht besser veranschaulicht werden, als durch den Hinweis auf ihren neuen Tempel in New York, der eben fertig geworden ist. Er hat 14 Stockwerke und enthält außer dem großen Tempel für die Großloge noch 12 Tempel für die einzelnen Logen. Das Haus hat 4 Millionen Dollar gekostet, das ist nach dem gegenwärtigen Kurswert unserer Krone 800 Millionen Kronen. Jeder Tempel zeigt einen anderen Stil in der Architektur der verschiedenen Bauperioden. Jede Loge mietet einen Tempel, wofür sie für zwei Abende im Monat 330 bis 750 Dollar zahlen muss. Die Tempel sind sehr geräumig, bequem und schön ausgestattet. Der Altar steht in der Mitte und ist mit der amerikanischen Flagge bedeckt, worauf die Bibel, aufgeschlagen beim Johannesevangelium, und der Zirkel ruhen. Wenn man bedenkt, dass New York nicht weniger als 852 Logen mit 192.460 Brüdern besitzt, so erscheint dieser Tempelbau nicht einmal übermäßig groß, da bei je zweimaliger Benutzung der 12 Tempel im Monat nur 180 von den 852 Logen berücksichtigt werden können. Wie sehr die Freimaurerei der Vereinigten Staaten der deutschen zifferenmäßig überlegen ist, geht daraus hervor, dass 2 Millionen amerikanischer Maurer plus 60.000 Freimaurern des Deutschen Reiches gegenüberstehen. Nun noch ein paar Worte über Kanada. Dort bestehen 10 Großlogen mit rund 750 Logen und etwa 73.000 Brüdern. Bei einer Gesamtbevölkerung von kaum 6 Millionen gewiss eine ungeheure Zahl.